Es beginnt, naja, ganz normal, solide Chronistenarbeit. Was hat die deutsche Hip-Hop-Bewegung begründet? Schauen wir mal von den Fantastischen Vier bis Iko Fresh bis zu Haftbefehl. Erstere, Fanta Vier waren, man darf peinlicherweise daran erinnern, 1991, als alles im Entstehen begriffen war, gar in der ZDF-Hitparade. Sind nicht die da und nicht die da und auch nicht, nein, die da! Steve Blame, damals MTV, erinnert sich. When I was at MTV and I saw die Fantastischen Vier, I just thought, what a load of shit, you know. Als er die Fantastischen Vier da gesehen hat, sah er den letzten Scheiß, diese Idioten in 80er-Klamotten. Aber was sie taten, meint Steve Blame, diese Pop-Rapper, diese Gymnasiasten-Hip-Hopper, sie machten die deutsche Sprache im Hip-Hop salonfähig. Thomas D., von diesen Idioten in den 80er-Klamotten. Die bewusste Entscheidung war wichtig, um einfach auch zu sagen, es gibt keine Zweigleisigkeit mehr, sondern ab jetzt nur noch auf Deutsch. Gleiche Kerbe Max Herre vom Freundeskreis. Dieses Interesse, diese Liebe für Hip-Hop und irgendwie diesen Moment, wo ich gemerkt habe, also ich kann das nur gut machen, wenn ich meine Geschichte erzählen kann. Das kann ich nur in meiner Sprache. Soweit, wie gesagt, ganz normal, ganz konventionell diese Doku über die Geschichte des Deutsch-Hip-Hop. Das war immer Stress, wenn die Berliner zu den Jams kamen. Weil die haben die einfach gecrashed. Rein, Kasse mit, weg. Und das war dann halt so der Berlin-Style. Talking Heads, der Who is Who der Szene, Musikakzente, Credos, Reflexionen, wie war es damals, was hat euch getrieben, bis, ja, und zwar schon ungefähr bei Minute 20 von Black Tape bis Regisseur Seko Neplet, auch Rapper, Sänger, Songschreiber, Mitglied auch von Max Herres Freundeskreis, auf eine höchst umstrittene Legende der deutschen Hip-Hop-Szene trifft. Markus Steiger, Gründer des Berliner Labels Royal Bunker, der Sido und Kool Savas entdeckte. Alle hatten mich vorhin gewarnt, deshalb lud ich Falk zu einem Doppelinterview. Er ist einer der wenigen, die überhaupt mit ihm zurechtkommen. Und mitten in diesem Interview, wie war es damals mit dem Gymnasiasten-Hip-Hop, dagegen dem Gangster-Rap aus Berlin und so weiter, da fängt Markus Steiger auf einmal an, von einem gewissen Tigon zu schwärmen. Kennt ihr Tigon? Was wisst ihr über Tigon? Hier, Tigon hat mir gerade ein Tape geschickt. Der Typ, der bei einem obskuren Rap-Battle in einer GI-Kaserne auf einmal in den 80ern auf Deutsch rappte. Und nun bricht Black Tape, ein Film von Seko Neplet über die kulturelle Bedeutung des deutschen Hip-Hop, bricht sozusagen an allen Ecken aus seinen ordentlichen Dokunäten bei dieser Reise durch Deutschland auf der Suche nach dem geheimnisvollen Rap-Pionier Tigon. Drei Hip-Hop-Typen suchen ihren Ahnen, von dem weder sie noch wir wissen, ob es den tatsächlich gibt oder gegeben hat oder. Jedenfalls knallen bei dieser Suche Geltungsdrang, Musikbesessenheit, Ärger mit Ex-Feinden, Eitelkeit, dicke Egos, Albernheit, der alte Kampf um Underground-Labels und Majors und Mainstream heftig aufeinander. Du haust jetzt rein, ja? Ich fahr jetzt nach Hause, ja. Wieso denn das? Ey, Markus, ich bin einfach echt fertig so. Gestern Abend, das war auch nicht gerade entspannt. Ich müsste abgeturnt sein. Wovon musst du denn abgeturnt sein? Wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben Tigon gefunden. Oder auch nicht. Was aber in diesem wunderbar durchgeknallten Musikfilm präsentiert wird, das ist eine Fiebrigkeit, die sich auch im Hip-Hop in besten Momenten vermittelt. Man weiß gar nicht, wohin man zuerst hören oder sehen will oder muss. Wunderbar. Und dass erwachsene Männer solche Zickenpussys sein können, das ist auch schon mal eine herrliche Seherfahrung. Wir haben das Black Tape, wir haben ein Hip-Hop-Masterpiece, Alter. Wir haben das alles dokumentiert. Ja, und? Ja, wir haben eine super Story. Da hängt dieser ganze 80er-Jahre politische Rattenschwanz dran. Das ist ein super Ding. Wozu brauche ich denn jetzt die... Wieso brauche ich denn den Typen? Am Ende von Black Tape ist Tigon weiterhin der große Unbekannte, der Begründer, die lyrisch-musikalische Allmacht der Anfänge des deutschen Hip-Hop, der wie ein Schatten seine Legende über die Geschichte und die Geschichten wirft. Oder wirft, verschmitzt lächelnd, Seko Neplet dieses Mythentuch? Anders gesagt, ob Black Tape ein Dokumentarfilm ist oder ein Mockumentary, eine gefakte Doku, ich sag mal, die einen sagen so, die anderen so. Aber ob nun dieses Filmgenre oder jenes, Black Tape treibt eine schöne Energie an, in der sich Liebe zu Musik, Selbststilisierung und mit Verlaub heftige Angeberei über die grandiose Musik, die man betreibt, verehrt oder verlegt, mischen. Dann ein letzter Auftritt. Ein Konzert mit Max Herre, Afrop und wer sich da noch auf der Bühne rumtreibt. Und hinten, in der letzten Reihe, rechts da, oder war es doch nur ein Schatten, da stand doch Tigon. Nee, klar, doch. Ach, oder? Wenn ich reime, geht's los von alleine. Sieh, was geschieht, der Beat geht in die Beine. Wir sind kreativ, seit Höhle und Kreide. Peace heißt Frieden, sei mit dir selbst im Reinen. Dann kann dich nichts stoppen, auch kein rotes Licht. Und kommt ein dicker Brocken, dann sei Obelix. Fühlst du dich nicht wohl, nicht frei und unterdrückt, dann kann es nicht so bleiben, so wie es ist. Wenn du reden kannst, singen, wenn du laufen kannst, tanz. Sei in allen Gassen Hand, Dampf. Menschen kommen in den Straßen zusammen, feiern wie den Jahresanfang. Wenn du reden kannst, singen, wenn du laufen kannst,